Wieder ist morgen und wir wissen nicht, was in der Nacht alles geschehen ist. Wir sehen, im Morgengrauen sitzt Don Juan allein auf der Treppe vor dem Schloss. Offenbar haben sie den Frevler nicht erwischt. Er sitzt gelassen und verzehrt ein kaltes Rebhuhn. Juan, ich bin's, Rodrigo, dein Freund seit je. Juan! Was ist los, Rodrigo, Freund seit je? Dass du mir nicht einmal guten Morgen sagst. Hörst du's nicht? Gebell? Ich habe es die ganze Nacht gehört. Einmal von ferner, einmal von näher, von Kammer zu Kammer. Sehr meine Ausdauer, die mich rührt. Ich habe dich gesucht, Juan, die ganze Nacht. Dich zu warnen. Was machst du hier, Juan, mitten auf der Treppe? Ich frühstücke. Hör zu, Juan! Bist du bei deiner Braut gewesen? Nein! Das ist ein Fehler, Don Rodrigo. Ein kühner Fehler. Und du solltest dein Mädchen nie allein lassen. Plötzlich springt ein Unbekannter in ihre Kammer, von Hunden gehetzt, und sie entdeckt, dass auch du nicht der einzige Mann bist. Was willst du damit sagen? Die Wahrheit. Hast eine süße Braut. Juan, du hinkst ja. Wie der Satan persönlich, ich weiß. Das kommt davon, wenn man aus dem Fenster springt. Es ist der einzige Ausweg zu dir selbst. Ich muss dich warnen, Juan. Ich muss dich ebenfalls warnen. Ich spreche im Ernst, mein Freund. Etwas Schreckliches wird geschehen, wenn du nicht vernünftig bist. Plötzlich hört es auf, ein Spaß zu sein. Und alles wird blutig. Juan. Juan, ich habe gezittert für dich. Ich habe meinen Augen nicht getraut, wie ich sie plötzlich vor mir sehe, da draußen am Teich, wie ein Gespenst. Wen? Deine Braut. Anna? Sie ist von Sinnen, scheint es. Stundenlang sitzt sie reglos wie eine Statue, stundenlang. Dann flattert sie wieder am Ufer entlang. Ich habe gesprochen mit ihr. Er ist draußen auf der kleinen Insel, sagt sie, und es ist dem Mädchen nicht auszureden. Kaum ist man fort, ruft sie deinen Namen immer wieder, Juan. Du musst sprechen mit ihr. Ich wüsste nicht, was ich sprechen sollte. Ich bin jetzt nicht in der Verfassung, Gefühle zu haben. Und dass ich sie verlassen habe, das weiß sie. Das Einzige, was ich jetzt habe, ist Hunger. Halt! Wer da? Still.